Ja, ich weiß nicht, sollen wir nicht warten, bis die Leute... Oder setzen sie sich erst, wenn man anfängt, autoritär? Du sitzt doch schon. Komm, Junge, babbel nicht, komm her. Komm her, kriegst du die Schelle, Junge. Okay, wenn es sonst erstmal keine Fragen mehr gibt, würden wir weitermachen. Also nach so einem historischen Abriss jetzt sozusagen so eine Art kleine Einführung zu geben, eine theoretische Einführung. Und ich will zunächst etwas sozusagen sagen zu einer bestimmten Marx-Rezeption, die die Situationisten vorgenommen haben, und will etwas dazu sagen, wie sie Zeitverhältnisse und Geschichte reflektiert haben. Und dann wird dann wird Philipp noch was sagen zur Kritik der Kunst und zum Zusammenhang von Theorie und Praxis, wie er in diesem Zusammenhang gesehen wurde. Die Theorie der Situationisten und vor allem das zentrale situationistische Buch, Die Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord, die ich auch hier vorne stehen habe. Jetzt soll der Vater es ruhig. Ja, also diese Theorie baut auf der Analyse des Kapitalismus, wie sie Karl Marx in seinem Hauptwerk Das Kapital formuliert hat. Im Gegensatz zur vorherrschenden Marx-Rezeption ihrer Zeit stellen sie dabei die Analyse von Fetischverhältnissen ins Zentrum, wie sie im Kapital über den Fetischcharakter der Ware ausgeführt wird. Nach Marx stellt sich der Reichtum in denjenigen Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, als eine ungeheure Ansammlung von Waren dar. Nur im Kapitalismus stellen sich die Gebrauchsgüter als Waren dar, und nur im Kapitalismus sind die gesellschaftlichen Beziehungen vorrangig über den Warentausch vermittelt. Die Ware zeichnet dabei den Doppelcharakter aus, dass ihr neben dem unmittelbaren Gebrauchswert ein Tauschwert zukommt, der sich schließlich im Preis ausdrückt, den die Ware dann im Laden kostet. Während es für uns heute selbstverständlich ist, im Laden für einen Gebrauchsgegenstand Geld zu bezahlen, fragt sich Marx, warum eine Ware überhaupt einen Wert hat und wie dieser zustande kommt, und stellt dabei fest, dass die Voraussetzung für den Tausch von Waren ist, dass die Menschen als voneinander getrennte Privateinheiten reproduzieren. Also nur weil die Menschen sozusagen voneinander getrennt sind, müssen sie überhaupt erst damit anfangen, ihre Arbeitsprodukte miteinander zu tauschen. Um bestimmen zu können, in welcher Relation dieser Tausch vollzogen wird, also wie viel ich jetzt gegen wie viel von was tausche, müssen die einzelnen Waren miteinander verglichen werden. Marx stellt heraus, dass dieser Vergleich in Bezug auf das stattfindet, was allen Arbeitsprodukten gemein ist, nämlich in Bezug auf die Arbeitszeit, die für das jeweilige Produkt verausgabt wurde. Weil es aber mühselig wäre, jeweils neu zu bestimmen, wie viel Arbeitszeit für ein bestimmtes Arbeitsprodukt verausgabt wurde, und im Zuge einer Rationalisierung der Produktion und des Marktes wird in den kapitalistischen Gesellschaften für den Austausch der Produkte die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit entscheidend. Das heißt, im Tausch ist entscheidend, wie viel Arbeitszeit für ein bestimmtes Produkt im Stand der Produktivkraftentwicklung verausgabt werden muss. Der Wert einer Ware bestimmt sich also über die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, die für sie verausgabt werden muss. Damit ist der Wert einer Ware Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses, in dem Arbeitsprodukte unterschiedlicher Qualität mit Blick auf die notwendige Arbeitszeit aufeinander bezogen werden. Wird dieser Warentausch zum bestimmenden Prinzip einer Gesellschaft, wird Gesellschaft also vor allem über den Vergleich bzw. die Gleichsetzung von Waren hergestellt, erscheint es, als ob nicht die Menschen im Warentausch ein gesellschaftliches Verhältnis eingehen würden, sondern die Waren selber. Es handelt sich um eine Verdinglichung bzw. Versachlichung gesellschaftlicher Verhältnisse. Marx schreibt, eben hatten wir es schon kurz. Ja, genau, da war's. Eins zurück? Ja. Genau. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften der Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Es scheint also nun die physische natürliche Eigenschaft der Ware zu sein, dass sie einen Wert hat. Es ist aber ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis, welches es so erscheinen lässt. Nächstes Zitat. Das ist hier noch unten. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. dass der Fetischcharakter der Ware, ein gesellschaftliches Verhältnis von Dingen zu sein, ist ein Schein, den das Verhältnis von Menschen annimmt. Hinter diesem Schein verbergen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Menschen auf zunehmend unbewusste Weise zueinander eingehen. Darin ist es aber auch nicht bloß Schein, denn dieser Charakter der Waren wird zu einem real wirkmächtigen Prinzip der Vergesellschaftung und ist realer Ausdruck einer bestimmten Weise der Vergesellschaftung. Also dem auch die Menschen sozusagen zunehmend blind folgen und dem ist sozusagen so eine Verkehrung von Subjekt und Objekt wohnt dem inne, dass sozusagen die Menschen als Subjekte ihres gesellschaftlichen Verhältnisses zu einem bloßen Anhängsel eigentlich dieses Verhältnisses werden. Der Charakter der Ware, die gesellschaftliche Arbeit der Produzenten, ihn als eine Natureigenschaft der Ware zurückzuspiegeln, ist ein reales Paradox. Denn zum einen wird die Arbeit in der Warengesellschaft zunehmend vergesellschaftet, das heißt, in einer ausdifferenzierten Arbeitsteilung beteiligen sich tendenziell alle Menschen an der Produktion eines gesellschaftlichen Gesamtprodukts. Zum anderen bleiben die Produzenten aber voneinander und von den Waren, die sie produzieren, getrennt, wobei sie zunehmend zum bloßen Anhängsel einer Produktionsmaschinerie werden. Ein Verhältnis, das Guy Debord in der Gesellschaft des Spektakels als Einheit und Teilung im Schein beschreiben wird. Der Charakter der Ware, gesellschaftliche Arbeit als Wert zurückzuspiegeln, ist andererseits ein Charakter von Bildhaftigkeit. Die Ware muss sich darstellen und repräsentiert darin bildhaft das gesellschaftlich kollektiv Mögliche. Dieser Aspekt der Bildhaftigkeit der Warenproduktion heben die Situationisten in der Marxischen Analyse der Wertform hervor und erklären es zum zentralen Prinzip der Vergesellschaftung in der gegenwärtigen Epoche des Kapitalismus. Sie reflektieren dabei auf eine Veränderung des Kapitalismus, die Marx selbst hervorgesehen und als den Übergang der formellen zur realen Subsumption der Arbeit unter das Kapital beschrieben hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Kapitalisierung der Welt so weit vorangeschritten, dass sich die Arbeiter nicht mehr von außen gegen das Prinzip des Kapitalismus als ein ihnen fremdes Prinzip entgegenstellen können, sondern dass sie, die Arbeiter, von ihm durchdrungen, sein eigenes Produkt nur aus einer anderen, wenn auch negative Seite sind. In diesem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung gibt es eine zirkuläre Rückwirkung von Zwang und Bedürfnis. Indem die Waren das gesellschaftlich Mögliche bildhaft repräsentieren, erzeugen sie Bedürfnisse, die sie selbst nicht befriedigen können, sodass es zu einer permanenten Neuproduktion von gesellschaftlichen Bildern kommt, die die Bedürfnisse permanent formen. Das Spektakel ist Akkumulation des Kapitals in einem Grad, in dem es zum Bild wird. Debord schreibt, das Prinzip des Warenfetischismus ist es, das heißt die Beherrschung der Gesellschaft durch sinnlich-übersinnliche Dinge, das sich absolut im Spektakel vollendet, wo die sinnliche Welt durch eine über ihr schwebende Auswahl ersetzt wird, welche sich zugleich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen. Die gesellschaftlich produzierten Bilder haben sich vom realen Lebensprozess verselbstständigt und beherrschen dieses permanent. Oder wie Debord in der ersten These der Gesellschaft des Spektakels schreibt, alles, was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen. Die Menschen sind zu passiven Zuschauern eines Spektakels geworden, das sie durch ihre gesellschaftliche Tätigkeit unbewusst selbst produzieren. Das Spektakel beschreibt damit den geschichtlich bisher höchsten Grad von Verdinglichung. Die Situationisten betonen jedoch, wie kaum eine andere marxistische Gruppierung ihrer Zeit, dass dieses gesellschaftliche Verhältnis von Bildern ein Klassenverhältnis ist. Das Proletariat bestimmt Debord als Subjekt und als Repräsentation, was ich kurz ausführen möchte. Guy Debord bestimmt in der Gesellschaft des Spektakels die Bourgeoisie und das Proletariat als die bisher in der Geschichte einzigen beiden revolutionären Klassen. Gemeint ist ihnen also der Charakter als jeweils revolutionäre Klasse. In dieser Gemeinsamkeit stellen sie sich jedoch höchst unterschiedlich dar und dies betont Debord gegenüber einer linearen Geschichtsauffassung, in der der Sieg des revolutionären Proletariats automatisch dem Sieg der bürgerlichen Klasse folgt. Er schreibt, nächstes Zitat, in diesem linearen Schema ist zunächst die Tatsache aus dem Blickfeld entschwunden, dass die Bourgeoisie die einzige revolutionäre Klasse ist, die jemals gesiegt hat, und dass sie zugleich die einzige Klasse ist, für die die Entwicklung der Wirtschaft Grund und Folge ihrer Beschlagnahme der Gesellschaft war. Die Bourgeoisie ist zur Macht gelangt, weil sie die Klasse der entwickelten Herrschaft ist. Das Proletariat kann seinerseits die Macht nur dann sein, wenn es zur Klasse des Bewusstseins wird. De Boer argumentiert gegen einen Automatismus, der glaubt, dass die Produktivkraftentwicklung den Sieg des Proletariats garantieren könne, und er verneint die jakobinistische Eroberung des Staates als Mittel der proletarischen Revolution. Dabei ist das Verhältnis von Bourgeoisie und Proletariat als ein paradoxer Prozess gekennzeichnet, in den beide verwickelt sind. Denn in dem Moment, in dem die Bourgeoisie historisch ihre Herrschaft verallgemeinert, unterliegt sie selbst zunehmend den Zwängen, die dem Prinzip dieser Herrschaft innewohnen. Das heißt, dass der Sieg der Bourgeoisie gleichzeitig die Verallgemeinerung des Proletariats bedeutet, das die negative Seite der Bourgeoisie ist. In diesem Prozess der Klassenherrschaft und im Vorhaben ihrer Überwindung betont die SI den subjektiven Faktor. Das Bewusstsein, das für dieses Vorhaben notwendig ist und dem die SI zum Ausdruck verhelfen will. Eine Bewusstwerdung, die gleichzeitig Subjektwerdung des Proletariats ist. Diese Bewusstwerdung ist aber in den gegenwärtigen Verhältnissen dadurch erschwert, dass proletarische Subjektivität selbst zu einem Fetisch geworden und in die Herrschaft verwickelt ist. Dass der Klassenkampf also gleichsam zu einem spektakulären Bild geworden ist. De Boer schreibt in der These 101, die ich ganz zitieren möchte. Also, genau, das ist jetzt ziemlich klein, aber ich glaube, es ist relativ verständlich, genau. Also dieses Buch Gesellschaft des Spektakels ist sozusagen in eigentlich relativ kurze Thesen immer eingeteilt. In These 101 schreibt er: In allen früheren Revolutionen, schrieb Rosa Luxemburg in der Roten Fahne vom 21. Dezember 1918, traten die Kämpfer mit offenem Visier in die Schranken, Klasse gegen Klasse, Programm gegen Programm. In der heutigen Revolution treten die Schutztruppen der alten Ordnung nicht unter eigenen Schildern und Wappen der herrschenden Klassen, sondern unter der Fahne einer sozialdemokratischen Partei in die Schranken. Würde die Kardinalfrage der Revolution offen und ehrlich Kapitalismus oder Sozialismus lauten, ein Zweifel, ein Schwanken wäre in der großen Masse des Proletariats heute unmöglich. Und jetzt kommentiert sozusagen De Boer das, was Rosa Luxemburg 1918 geschrieben hat. Wenige Tage vor ihrer Zerstörung entdeckte die radikale Strömung des deutschen Proletariats so das Geheimnis der neuen Bedingungen, die der gesamte vorherige Prozess und zudem die Repräsentation der Arbeiter erheblich beigetragen hatte, geschaffen hatte. Die spektakuläre Organisation der Verteidigung und der bestehenden Ordnung, das gesellschaftliche Reich des Scheins, wo keine Kardinalfrage mehr offen und ehrlich gestellt werden kann. Die revolutionäre Repräsentation des Proletariats war in diesem Stadium zugleich der Hauptfaktor und das zentrale Ergebnis der allgemeinen Verfälschung der Gesellschaft geworden. Also es ist hier sozusagen, macht er den Punkt aus, dass die sozialdemokratische Partei sozusagen den Klassenkampf für das Proletariat vor sich herträgt, aber sozusagen unter dieser Fahne sozusagen eigentlich die Herrschaft oder die bestehende Ordnung sozusagen stützt. Also der Anfangspunkt, wo sozusagen Klassenkampf selber eigentlich zu einer Ware geworden ist. Dennoch argumentiert De Boer unbedingt für die Möglichkeit der Bewusstwerdung des Proletariats, was er mit der besonderen Stellung des Proletariats im Prozess der Vergesellschaftung begründet. Er schreibt, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt habe, ist das nicht das? Ist nur ein kurzes. Er schreibt, zum ersten Mal steht der Arbeiter an der Basis der Gesellschaft, der Geschichte, nicht materiell fremd gegenüber, denn nunmehr bewegt sich die Gesellschaft mit ihrer Basis. Dieser Satz ist in Bezug auf eine Feststellung von Georg Lukács zu verstehen, die er in seinem Text Geschichte und Klassenbewusstsein formuliert, ein Text, den De Boer intensiv rezipiert hat, dass im Kapitalismus die Lohnarbeit zum bewegten Zentrum der Gesellschaft geworden ist. Während zwar bisher alle Gesellschaften auf dem Austauschprozess zwischen Mensch und Natur, also auf der Produktion basiert hatten, kommt die Gesellschaft im Kapitalismus dahingehend zu sich selbst, als dass sich in ihr alles nüchtern um die Produktion dreht. Da in der Lohnarbeit und im Warentausch die Arbeitszeit entscheidendes Kriterium der gesellschaftlichen Inbezugnahme geworden ist, kommt der Mensch als Gattungswesen, dessen Wesen De Boer sozusagen gleichsetzt mit der Zeitlichkeit und mit der Geschichtlichkeit des Menschen, zu sich selbst. Dieses prozesshafte Werden zum Gattungswesen vollzieht sich jedoch im Modus der Entfremdung. Denn im Prozess der Arbeit, der Basis dieser Gesellschaft, befinden sich zwar die Arbeiter ganz und gar im Modus dieser Prozesshaftigkeit und Zeitlichkeit, sie können aber nicht frei über die gesellschaftliche Zeit verfügen, sondern befinden sich in ihr im Modus der Passivität, in der sie ihre Gesellschaftlichkeit durch Zwang vollziehen müssen. Ein Proletarier ist, so bestimmen die Situationisten Proletarität, wer über sein Leben, über seine Lebenszeit nicht verfügen kann. Damit sind wir bei den Strukturen der Zeitlichkeit als einen wesentlichen Aspekt der Analyse der Gesellschaft des Spektakels angekommen. Guy Debord setzt in der Gesellschaft des Spektakels den Sieg des Bürgertums als jeden geschichtlichen Moment, in dem zum ersten Mal die Geschichte zur bewussten Geschichte wurde, eine Tendenz, die sich bereits im Herbst des Mittelalters in den Bauernaufständen anbahnt und zum ersten Mal umfassendere Gruppen an der Geschichte teilnehmen. Es ist die aufkeimende bürgerliche Gesellschaft, die mit einer Vorstellung von zyklischer Zeit bricht und an ihre Stelle die irreversible Zeit, also die wahrnehmbare Veränderung in der Zeit setzt. Damit gelangen die Menschen selbst zu ihrer eigenen geschichtlichen Wesenheit. In der bewussten Aneignung der Natur eignen sich hier die Menschen ihre eigene Natur als eine geschichtliche Zeit an, als Geschick, ihre eigene Geschichte bestimmen zu können. Dieses Geschick entfaltet sich jedoch im Modus der Herrschaft von Menschen über Menschen, die in der kapitalistischen Gesellschaft als versachlichte Herrschaft einen Höhepunkt erlangt. Debord beschreibt diesen Widerspruch als eine Verdinglichung der Zeit. Die Geschichte, die in der ganzen Tiefe der Gesellschaft gegenwärtig ist, neigt dazu, sich an der Oberfläche zu verlieren. Der Triumph der irreversiblen Zeit ist auch ihre Verwandlung in Zeit der Dinge, weil die Waffe zu ihrem Sieg gerade die Serienproduktion von Gegenständen nach den Gesetzen der Ware war. Das Hauptprodukt, das die Wirtschaft von einem seltenen Luxusartikel in ein Gebrauchsgut verwandelte, ist daher die Geschichte, aber lediglich als Geschichte der abstrakten Bewegungen der Dinge, die jeden qualitativen Gebrauch des Lebens beherrscht. Während die frühere zyklische Zeit einen wachsenden Teil von Individuen und Gruppen erlebten geschichtlichen Zeit in sich getragen hatte, neigt die Herrschaft der irreversiblen Zeit der Produktion dazu, diese erlebte Zeit gesellschaftlich abzuschaffen. Der Mensch hatte sich als ein Teil der Natur über die Natur erhoben und sich dadurch von den zyklischen Rhythmen, von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, befreit. Dieses Zyklische jedoch kehrt als pseudozyklische Zeit zurück. Dass die Arbeit und ihre Reproduktion in Form der Lohnarbeit zum bewegten Zentrum der Gesellschaft wird und damit die Arbeitsprodukte, die zu Werten gleichgesetzt werden, zu den eigentlichen Trägern des Vergesellschaftungsprozesses werden, führt zu einer Gleichzeitigkeit von Bewegung und Stillstand im Umgang mit der Zeit. Zeit steht nunmehr nur noch zweierlei zur Verfügung. Einmal als in gleiche abstrakte Stücke geschnittene Zeit der wirtschaftlichen Produktion, womit Debord die serienmäßige Produktion von standardisierten Gebrauchsgütern beschreibt. Andererseits steht sie in der Konsumsphäre als vollständig ausgestattete Zeitblöcke, von denen jeder eine einzige vereinheitlichte Ware bildet, die eine bestimmte Zahl verschiedener Waren in sich integriert hat, zur Verfügung, womit Debord auf den Sektor der Freizeitindustrie hinweist, in der Erholung zur Reproduktion der Arbeitskraft organisiert wird. Indem die Produktionsweise selbst einen naturhaften Charakter annimmt, wird der gesellschaftlich erzeugte Rhythmus von Produktion und Reproduktion zu einem quasi natürlichen Zyklus. Ein ideologisch praktischer Umgang mit Zeit, der deswegen pseudozyklisch ist, weil die Aneignung der Zeit gemäß der Bedürfnisse der gesellschaftlichen Individuen längst möglich wäre. Genau dies ist die Perspektive der Aufhebung, auf der Guy Debord beharrt. Die natürliche Grundlage der Zeit, schreibt er, die sinnliche Gegebenheit des Verfließens der Zeit wird menschlich und gesellschaftlich, indem sie für die Menschen existiert. Eine Perspektive, die jedoch gerade in ihrem Verweis auf eine mögliche Zukunft zunehmend verstellt ist. Ein wesentlicher Charakter der Entfremdung von der Zeit besteht nämlich gerade in einer Entwertung der Gegenwart als einer bloßen Übergangszeit, welche alle Hoffnungen und radikalen Bedürfnisse auf die Zukunft verschiebt. Debord schreibt, die Werbung für die Zeit hat die Wirklichkeit der Zeit ersetzt. Damit ist die Zukunft selber zu einer spektakulären Repräsentation geworden. Genau nach diesem kleinen Ritt wird jetzt Philipp noch locker flockig etwas zur Kritik der Kunst sagen. Ja, ich wollte nochmal sozusagen den Punkt der Kritik der Kunst aufgreifen, der Frage der Konstruktion von Situationen und des unitären Urbanismus anknüpfend an deine Frage im Prinzip vorhin, war, wie kommt es überhaupt, wie hat sich sozusagen die Kritik der Kunst überhaupt entwickelt zu einer Kritik der Gesellschaft, in der dann das, was mal ganz konkret gedacht war, nämlich Konstruktion von Situationen, indem man bestimmte unterschiedliche künstlerische Mittel verwendet, eigentlich verändert hat in nur noch eine Chiffre für die Revolution sozusagen, also die Situation, an der jede Umkehr unmöglich gemacht wird im Sinne von der Punkt der Revolution, an dem es kein Zurück mehr gibt hinter das, was die Revolution erreicht hat. Genau. Die sozusagen Guy Debord schreibt dazu die wirkliche Spaltung der Internationalen mit Sanguinetti zusammen an einer Stelle: Wir sind der Möglichkeit der Radikalisierung gefolgt, die sie beinhalteten, also diese kunstkritischen, künstlerischen Überlegungen. Ich möchte kurz versuchen, das nochmal nachzuzeichnen. Die ursprüngliche Überlegung der Situationistischen Internationalen war, wie Debord in Prolegomena für jedes künftige Kino, also in Entwendung eines Titels einer Schrift von Kant, zusammenfasst: Die zukünftigen Künste werden Umwälzungen von Situationen sein oder nichts. Also abgesehen davon, man kann hier sozusagen nochmal sehen, wie sozusagen bestimmtes Zitat halt entwendet wird. Ne? Also eigentlich, also das ist eine Anspielung auf die Formulierung von Marx, wo Marx schreibt, das Proletariat ist revolutionär oder es ist nichts. Und Debord schreibt, die zukünftigen Künste werden Umwälzungen von Situationen sein oder sie sind nichts. Schon darin sozusagen zeigt sich einerseits ein positiver Bezug auf Kunst, also es geht der literistischen Internationale und situationistischen Internationale um eine Aktualisierung der Kunst in einem gewissen Sinne, nämlich um eine Aufhebung in dem Sinne, dass sie einerseits die klassischen Künste abschaffen wollen, also die getrennten Künste, die Malerei, die Dichtung und so weiter, die Filmemacherei als getrennte Künste, andererseits sozusagen eine neue Kunst schaffen wollen, nämlich gerade diese Kunst, Situationen zu schaffen und neue Leidenschaften zu erzeugen. Das bildet die Ausgangsüberlegung der literistischen Internationale und der situationistischen Internationale. Dazu sollen sich bestimmte künstlerische Formen angeeignet werden, das Filmemachen, das Malen, die Experimente mit Klang zum Beispiel, der bestimmte Situationen schaffen soll, aber auch bestimmte Überlegungen zum Behaviorismus, also einer sozialwissenschaftlichen Strömung, die davon ausgegangen ist, dass man Menschen auf eine bestimmte Art und Weise konditionieren kann im Sinne von einer Reizreaktionsschema, also auf bestimmte Reize folgen bestimmte Verhaltensweisen. Und all diese Sachen wollte die situationistische Internationale erforschen, um sich diese Techniken anzueignen. Auch das Umherschweifen zum Beispiel, was Lukas vorhin ja ausgeführt hatte, erfüllte genau diesen Zweck. Deswegen war es auch kein Müßiggang wie der Müßiggang des Flaneurs, sondern folgte einem Forscherinteresse. Es ging darum, in der Stadt umherzulaufen und genau zu erforschen, wie bestimmte Konstellationen und Situationen, Geräusche, architektonische Formen, Beschaffenheit der Straße und so weiter, auf das Bewusstsein der Menschen wirken und was für Leidenschaften, Gefühle, Stimmungen dadurch erzeugt werden. Diese Vorstellung von Kunst sozusagen, die mit der Kunst noch nicht gebrochen hat, sondern Kunst als Aktionsmittel begreift, ist selber noch an vielen Punkten sozialtechnisch geprägt. Das heißt, die Vorstellung, die dahinter steckt, ist die einer rationalen Manipulation des Irrationalen, nennt Adorno einmal die Propaganda. Und genau das sozusagen ist das auch, was die SI betreiben möchte, nämlich indem sie bestimmt in einer rationalen Art und Weise bestimmte Künste und Techniken anwendet, auf bestimmte, also irrationale Dinge zu manipulieren und hervorzubringen, die Leute zu zwingen, bestimmte neue Dinge zu fühlen, bestimmte neue Leidenschaften zu entdecken. Das, was ich sozusagen mit sozialtechnisch meinte. Also es geht darin nicht um sowas wie einen Moment von Freiheit oder Aufklärung oder ein Verständnis davon, sondern darum, bestimmte Sachen zu erzeugen, technisch. Diese Perspektive hat gefordert, dass genau man sich damit auseinandersetzt. Wie wirken welche Dinge auf die Menschen? Und in der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, also wie wirkt die Umwelt, wie wirkt das Alltagsleben auf das Bewusstsein der Menschen, hat sich bei der Situationistischen Internationale eine neue Perspektive ergeben, nämlich von einer Überlegung, sich diese als neutral gedachten Mittel einfach anzueignen, um die Gesellschaft umzugestalten, gab es eine Entwicklung hin zu einer Kritik dieser Mittel und einer Kritik einer Gesellschaft, in der sozusagen permanent von der Gesellschaft die Menschen manipuliert werden, im Sinne von, die Menschen machen nicht bewusst ihre Geschichte und bewusst ihre Gesellschaft, schaffen bewusst ihre Umgebung und ihr Leben und sozusagen bestimmen bewusst ihren Alltag, sondern werden von allerlei Dingen auf eine ihnen nicht bewusste Art und Weise bestimmt sozusagen, bestimmt in der Art und Weise, wie sie leben. Und das ist der entscheidende Wendepunkt in der Entwicklung des Kunstbegriffes der SI, der auch dazu führt, dass man sich dann ausführlicher mit gesellschaftskritischen Theorien auseinandersetzt, also mit Marx, mit Hegel, mit Lukács, mit den Rätekommunisten und solchen Dingen, weil bewusst wird, dass es nicht darum gehen kann, sozialtechnisch das Leben der Menschen anders zu gestalten und sozusagen bis hin zu gruseligen Formulierungen, dass zum Beispiel Debord schreibt in einem Schritt, ich glaube es ist in einem Schritt zurück oder einem anderen Artikel im Potschlag, dass er schreibt, ja, wir würden uns zufrieden damit geben, für einen Facharbeiterlohn in einem zukünftigen Freizeitministerium zu arbeiten, das sozusagen wirklich die Veränderung des Lebens in Angriff nimmt. Und wo Roberto Ort an einer Stelle schreibt, man muss sich bei solchen Formulierungen oder auch solchen Überlegungen zum unitären Urbanismus, wo dann Konstant an einer Stelle schreibt, ja, die Situationisten werden diejenigen sein, die in den Schallzentralen sitzen und zum Beispiel mit dem Wetter spielen, um bestimmte aufregende Gefühlsstimmungen hervorzubringen bei den Menschen. Das schreibt Roberto Ort, man muss sich an dieser Stelle fragen, sozusagen, darin taucht eine bestimmte Hierarchie auf, nämlich diejenigen, die die Gesellschaft gestalten und lenken auf der einen Seite und diejenigen, wo man sich fragen muss, wo bin ich eigentlich, wenn die Situationisten diejenigen sind, die das Wetter gestalten und meine Gefühle und Emotionen sozusagen kontrollieren und hervorbringen auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, genau, aus einer Perspektive der Beschäftigung damit, wie genau das funktioniert, schreitet die SI dann fort zu einem neuen Kunstbegriff, der genau diese technische Gestaltung und Unfreiheit des Alltagslebens kritisiert und angreift. Und dann heißt es in einem späteren Text, was wir bei den gegenwärtigen Verhältnissen von der Kunst erben müssen, ist ein tieferes Kommunikationsniveau und nicht der Anspruch auf irgendein nicht einmal ästhetisches Vergnügen. In der Auseinandersetzung mit der Kunst entwickelt sich eine neue Vorstellung. Erstens ist es so, die Kunst hat noch durchaus eine Rolle, es soll Kunst gemacht werden, um das Leben zu gestalten. Dann wird sozusagen die Kunst zu einem reinen Aktionsmittel zur Bestimmung des Lebens, also zu einer rein technischen Sache, die man sich aneignet, wo auch die Arbeitsteilung der Künstler und Künstlerinnen überwunden werden soll, um Gesamtsituationen zu schaffen. Und schließlich schreitet man fort zu einer Kritik der Kunst, die von der Kunst nur noch übrig lässt, dass sie verwendet wird oder Überlegungen zur Kunst verwendet werden, um die Form revolutionärer Kritik zu reflektieren. Also die Frage zu stellen, wenn wir revolutionär die Gesellschaft kritisieren wollen, dann müssen wir einerseits einen Inhalt dieser Kritik haben, andererseits brauchen wir aber auch eine Form dieser Kritik, die diesem Inhalt gerecht wird. Also wie formuliert man eine revolutionäre Kritik der Gesellschaft? Schreibt man darüber ein akademisches Buch mit 1000 Fußnoten? Oder also wie, sozusagen, das ist die Frage, wie macht man das? Und die Antwort, die Beschäftigung mit der Kunst hat der SI eine bestimmte Art von Antwort darauf gebracht, nämlich zum Beispiel durch bestimmte Parolen in bestimmten Kontexten, die das, was sozusagen an Manipulationszusammenhängen in der Gesellschaft vorliegt, die Art und Weise, wie wir unbewusst gestaltet werden, aufzubrechen und zu einer Reflexion und einem Nachdenken in bestimmten Situationen zu führen. Also indem zum Beispiel vor Fabriktoren solche Parolen angebracht werden wie arbeitet nie oder auf den sozusagen in den Vierteln, in denen die Auseinandersetzung mit der Polizei stattgefunden hat, die Demonstrierenden das Pflaster aus der Straße gerissen haben, auf die Polizisten geworfen haben, im Pariser Mai Parolen angebracht werden wie unter dem Pflaster liegt der Strand. Also Parolen, die darauf hinzielen, dass eine bestimmte Situation aufgemacht wird, und da spielt der Begriff der Situation und der Kunst dann noch eine Rolle, in der Menschen, Benjamin beschreibt das sozusagen, indem die Zeit einen Moment stillhält sozusagen, man sich auskristallisiert als Monade, man ihr gegenübertritt und neu nachdenkt über die Welt, die Gedanken stilllegt, also das Alltagsdenken, das man hat, die Vorstellung, die man im Alltag hat, diese plötzlich durch diese Parole, die angebracht wird, durchbrochen werden, und dann sozusagen ein neues Nachdenken über die Situation einlegt. Das sozusagen ist die Form, sozusagen das tiefere Kommunikationsniveau, das dann Sinn und Zweck, das, was übrig bleibt von der Auseinandersetzung mit der Kunst in der Situationistischen Internationale. Ein Beispiel aus dem Pariser Mai könnte ich nochmal rumgeben. Das ist, Seite 252. Das andere Buch müsste noch unterwegs sein, glaube ich. Das liegt ja noch nicht. Auf Seite 252 gibt es unten rechts, gibt es ein Gemälde zum Beispiel, wo auf ein Gemälde ein Spruch aufgebracht wurde, und zwar sozusagen A, in Abwertung der Kunst und in Zerstörung der Kunst eine Parole aufgemalt wurde, auf der steht, die Menschheit wird erst frei sein an dem Tag, an dem der letzte Kapitalist mit den Gedärmen des letzten Bürokraten erhangen wurde. Und es geht genau um, also sozusagen einerseits Respektlosigkeiten gegenüber der Universität, das sich aneignen der Umgebung, die da drin zum Ausdruck kommt, also die Universität wird nicht mehr als, oder die Bilder in der Universität werden nicht mehr als etwas irgendwie Sakrales gesehen, dem man sich nicht bedienen kann, sondern die Mauern sozusagen werden praktisch enteignet, an sie werden Parolen geschrieben, an sie werden Plakate geklebt, die Kunstwerke werden sozusagen praktisch enteignet und in einen neuen Kontext zusammengestellt. Es ist sozusagen ein Gesicht auf diesem Bild, was sozusagen unter der Menge hervorguckt und sozusagen eine Sprechblase hat, in der dann dieses Zitat steht. Und Das sind genau sozusagen die neuen Kontexte, in die die SI die Kunst stellt. Also eine Respektlosigkeit gegenüber der Kunst, die die Kunst in Frage stellt und zugleich sozusagen ein neues Nachdenken bewirken soll. Oder an die Mauern der Kapelle in der Sorbonne, wo auch Richelieu begraben ist, ist zum Beispiel so graben wir die Knochen dieses alten Staatsmannes und Kardinals aus irgendwie und werfen wir sie aus der Sorbonne oder sowas. Also im Sinne von, wir müssen sozusagen uns das aneignen und die Aneignung der Sorbonne bedeutet halt auch mit ihren schlechten Traditionen zu brechen, nämlich sozusagen den Staatsmann und Kardinal Richelieu, der hier begraben liegt, sozusagen aus seiner Gruft zu reißen und vor die Tür zu schmeißen und sozusagen den Bürokraten und Staatsmännern zurückzuschicken. Sozusagen das Interessante an der SI und das ist sozusagen, glaube ich, auch das, was die Beschäftigung mit dir interessant macht, ist genau dieser Wille, was wir vorhin noch schon mal hatten in diesem kurzen, sozusagen bei deiner Nachfrage zur Frage, was sozusagen waren das überhaupt Auseinandersetzungen, die man in der Organisation geführt hat. Dieser unbedingte Wille, sozusagen die eigene Theorie und Praxis permanent zu reflektieren und zu kritisieren, um sie auf ein höheres Niveau zu heben. Und genau das lässt sich am Kunstbegriff der SI halt auch nachvollziehen. Also wie sozusagen aus einer, ja, am Anfang sozusagen unkritischen Affirmation der Kunst an manchen Punkten noch sozusagen sich ein sozialtechnisches, politisches Verständnis von Kunst entwickelt, was dann gleichsam wieder überwunden wird. Und so ein bisschen ist das auch, warum, oder ja, das sozusagen, was die SI da an sich selber dann auch hochhält und was am Ende zum Ende der Situationistischen Internationale auch führt, ist das, was man so ein bisschen wie bei in der Hegels Phänomenologie des Geistes Erfahrung des Bewusstseins nennen könnte. Also die SI hat versucht, einen Organisationsrahmen zu stellen, in dem es so ist, dass gleichzeitig die Theorien und die Kritik, die man betrieben hat, die praktische und theoretische, gleichzeitig immer wieder selbst erfahren werden und kritisch hinterfragt werden, um sozusagen etwas über sich selbst zu erfahren und ein kritisches Selbstbewusstsein der Epoche auszuformulieren, was auf die praktische Abschaffung der Gesellschaft zielt. Also auch am Begriff der Situation könnte man das dann nochmal zeigen, wie sich das ändert. Also am Anfang ist das ein ganz konkreter Zusammenhang, der behavioristisch gedacht ist, wo Leute zu bestimmten Verhaltensweisen gebracht werden sollen. Und in dieser Verhaltensweise gibt es sowas wie einen Spielleiter oder eine Spielleiterin, die diese Situation konstruiert und sozusagen entscheidet, was wann wo passiert und wer sich dadurch wie benehmen soll. Es gibt Teilnehmende, die in die Situation eingeweiht sind, wissen, wie das funktioniert, was da passiert, und es gibt Außenstehende, die zu bestimmten Handlungsweisen gezwungen werden sollen. Und genau sozusagen dieser Begriff der Situation ändert sich grundlegend. Es wird dann daraus ein Begriff von Situation, in der sozusagen ja bestimmte Formen des Nachdenkens geschaffen werden sollen, und am Ende sozusagen wird es, das war das, was ich am Anfang ja schon angedeutet hatte, eine bloße Chiffre für die Revolution. Also obwohl die Situationisten noch Situationisten heißen, ist das Einzige, wo der Begriff der Situation auch auftaucht, wenn Du Bois zum Beispiel in seinen Filmen dann davon spricht, dass eine Situation geschaffen werden soll, die jede Umkehr unmöglich macht. Also die Kritik auf den Punkt gebracht werden soll, in dem die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr zurück können, sondern zusammenbrechen müssen, kollabieren müssen und an ihre Stelle sowas wie die SI nennt es generalisierte Selbstverwaltung, also sowas wie eine Herrschaft der Räte, in der das Proletariat zusammenkommt und über alle Belange gemeinsam sozusagen entscheidet, ohne dass es da irgendwelche Hierarchien gibt oder irgendwelche Themen, die nicht angesprochen werden könnten. Ja. Genau. Also wie weit sozusagen diese Vorstellung am Anfang der SI ging, jetzt hat auch nochmal ein Zitat, ein Kritiker hatte eingewandt, dass diese Kunst den Betrachter konditionieren wolle. Die prompte Antwort: Tatsächlich gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen einer Metagraphie, das ist eine bestimmte Art der Malerei gewesen, glaube ich, bei der SI, und einer Tageszeitung. Also die These war, auch die Tageszeitung manipuliert die Leute, bringt sozusagen ihnen falsche Ideen, und was wir brauchen, ist eine Gegenmanipulation, die dieses neutrale Mittel, also die Gesetzmäßigkeit, nach denen man manipulieren kann, einfach zu revolutionären Zwecken sich aneignet, und im Laufe der Auseinandersetzung kommt man genau zu einer solchen Kritik und stellt fest, und das macht auch die Stärke der Revolutionstheorie der SI an vielen Punkten aus, dass es sowas wie eine Manipulation hin zur Revolution oder Reflexion nicht geben kann, sondern dass darin eine bestimmte Freiheit liegt, also das, was Lukas vorhin angesprochen hatte mit, das Proletariat muss die Klasse des Bewusstseins sein, und Bewusstsein ist eben nichts, was mechanisch hervorgebracht werden kann von den gesellschaftlichen Verhältnissen oder wie das im klassischen Leninismus gedacht wird, eine bestimmte Form sozusagen, also eine bestimmte Form des Denkens ist, die einer Entfaltung der Produktivkräfte entspricht, sondern das ist eine Einsicht, die durch Reflexionsleistung von den Leuten verbracht wird. Und dafür gibt es zwar materielle Grundlagen, aber es gibt sozusagen keine Garantie darauf, also es gibt keine Garantie darauf, dass Leute auch etwas einsenden, sondern das müssen Leute selber machen. Aber, und das sozusagen ist der Punkt, warum die SI glaubt, dass die Arbeiter das müssen, sozusagen die Arbeiter müssen, wenn sie ihre Situation verbessern wollen, müssen sie die Gesellschaft verstehen, sozusagen müssen sie die Gesellschaft revolutionieren und müssen sozusagen in einer Einheit von Theorie und Praxis, in der sie erfahren, dass ihre Kritik der Gesellschaft praktisch wahr ist, indem sie die Gesellschaft anfangen zu überwinden und in Frage zu stellen, sich zugleich selbst erfahren, also sich ihrer Lage bewusst werden, ihre Lage ändern und am Ende sich selbst und die Gesellschaft abschaffen. Ja. Genau. Ja, diese Kritik sozusagen der Kunst läuft hinaus bei der SI auf eine Kritik des Alltagslebens, in der zunehmend alle Facetten des Alltags in Frage gestellt werden, also die Arbeit und Arbeit als Lohnarbeit, die Freizeit, die Trennung. Gemeint ist damit sozusagen, also die SI thematisiert als erste, das ist ja der sozusagen der ja sowas wie der Springpunkt sozusagen situationistischer Kritik, thematisiert als erste marxistische Theorie nicht nur den Bereich der Arbeit und der Produktion oder Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, sondern erstmals auch den Bereich der Freizeit. Das hat damit zu tun, dass sozusagen in den 50er Jahren sich die Gesellschaft selber ändert. Also mit dem Aufkommen der Massenproduktion werden alle möglichen Dinge, Lukas hatte das vorhin in der Einführung genannt, Kühlschränke, Autos, sozusagen bessere Wohnungen, vielleicht sogar kleine Häuser dann später für die Arbeitenden, werden auf einmal verfügbar. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind nicht nur interessant als Produzenten und sozusagen Verkäufer der wahren Arbeitskraft, sondern auch als Konsumentinnen und Konsumenten, die die Produkte, die sie herstellen, auf dem Markt erwerben. Und die SI sind die Situationistische Internationale ist die erste, die die Form der Freizeit thematisiert und thematisiert, dass sozusagen die Ausbeutung und das Elend, in dem das Proletariat lebt, sich nicht nur spiegelt in der Art und Weise, wie es arbeiten muss und wie es eingebunden ist in den Produktionsprozess, sondern auch darin spiegelt, dass sozusagen selbst die Freizeit zunehmend enteignet wird im Fortschreiten der kapitalistischen Gesellschaft. Also während sowas wie die Reproduktion das Proletariat in der Anfangszeit des Kapitalismus noch als etwas Außergesellschaftliches an vielen Punkten erschien. Da gab es noch Formen von Subsistenzwirtschaft, zum Beispiel in Innenhöfen von solchen Arbeitersiedlungen. Die waren oft in Hofform gebaut, da gab es Innenhöfe, da haben die Leute, weil sie sonst hätten gar nicht überleben können, zum Beispiel noch Gemüse angebaut und sowas. Und die Reproduktion der Arbeiter und wie die privat gelebt haben, war der Gesellschaft eigentlich egal. Und das verschiebt sich und die SI thematisiert das und zeigt, dass entgegen der klassischen Organisationen der Arbeiterinnenbewegung ist keinesfalls, dass das Proletariat nur ausgebeutet wird in der Arbeit, sondern sozusagen auch ein schlechtes Leben führt und sozusagen im Elend lebt in seiner Freizeit. Abgespeist mit den Produkten der Massenproduktion, die gar keine wirklichen Bedürfnisse, also die zwar noch Bedürfnisse befriedigen, aber entqualifiziert sind an vielen Punkten. Also zum Beispiel De Bort thematisiert ausdrücklich die Verschlechterung des Brotes mit dem Aufkommen der chemischen Hefe, aber auch andere sozusagen Gebrauchsgegenstände, die zunehmend ihren, ja, in Deutschland sozusagen hat das Hans-Jürgen Krahl und dann später Leute wie Wolfgang Port formuliert, dass sozusagen Verfall des Gebrauchs wird sozusagen. Immer mehr Dinge werden im Kapitalismus, weil es ihm eben nicht darum geht, Dinge zu produzieren, die Bedürfnisse befriedigen, sondern darum geht, Dinge zu produzieren, die verkauft werden können, um das vorgeschossene, also den Mehrwert zu realisieren, damit das vorgeschossene Kapital Profit abwirft. Deswegen werden immer mehr Dinge eigentlich unnützliche Dinge und werden zu Schund der Massenproduktion, der den Leuten auf irgendeine Art und Weise angedreht wird und der dazu führt, dass sozusagen das Bedürfnis gar nicht wirklich befriedigt wird, sondern obwohl Leute Dinge kaufen und konsumieren, ein Gefühl der Leere und sozusagen des Unbefriedigtseins erhalten bleibt und das sozusagen gar nicht mehr befriedigt werden kann vom Kapitalismus. Und bewertet sozusagen, also einerseits damit inhaltlich die Kritik der Warenproduktion vom Ausbeutungsverhältnis auf die Waren aus, also zeigt, dass das, was gebrauchswert ist an der Ware, das, was sozusagen ein Ding zu nützlichen Dingen macht, nicht unberührt bleibt vom gesellschaftlichen Verhältnis, sondern dass auch das sozusagen gesellschaftlichen Veränderungen überlegt und andererseits eine Kritik der Freizeit, die thematisiert, sozusagen die Leute auch als Menschen in der Freizeit in den Fokus rückt und Kritik und sozusagen die Lebensbedingungen außerhalb der Fabrik thematisiert und damit sozusagen einen Bereich angreift, der auch in den 50er und 60er Jahren immer wichtiger wird im Leben der Menschen. Also, keine Ahnung, heute ist es ja noch stärker, also dass Leute sich nicht mehr definieren über ihre Klassenzugehörigkeit und den Ort, wo sie arbeiten an vielen Punkten, sondern die Arten und Weisen, wie sie ihre Freizeit gestalten und wie sie in ihrer Freizeit leben. Und die Situationistische Internationale hat versucht, genau diesen sozusagen Bereich erstmals zugänglich zu machen für eine materialistische Kritik, die nicht auf irgendeine Art und Weise moralisch ist oder, keine Ahnung, Sachen problematisch aufgreift oder sozusagen getrennt aufgreift von der Produktion, sondern aufgreift auf eine Art und Weise, die zeigt, dass die kapitalistische Gesellschaft als Ganze kritisiert wird. Ein weiterer Aspekt sozusagen dieser Kritik des Alltagslebens ist die Kritik der Trennung, also die SI thematisiert, bei Lukas klang das schon an in diesem Exkurs zum Fetischcharakter der Ware, thematisiert auch ausdrücklich die Beziehungen, in denen Menschen zueinander im Kapitalismus stehen. Und zwar nicht nur sozusagen als Klassenbeziehung, sondern als getrennte und isolierte. Also die zunehmende Atomisierung der Menschen in ihren Wohnungen, das Abnehmen von zwischenmenschlichen Begegnungen. Ja, damit sozusagen auch ein Ansatz für eine Kritik von sowas wie proletarischem Milieu oder sowas. Also in den 50er Jahren löst sich zunehmend das proletarische Milieu auf, das, was man vorher sozusagen eine Einheit gebildet hat, weil man sein ganzes Alltagsleben miteinander verbracht hat, weil die Leute, die in der gleichen Fabrik gearbeitet haben, sind in die gleichen Wohnblöcke nach Hause gegangen, haben die gleichen Sachen konsumiert im gleichen Supermarkt, in den Massenorganisationen der Arbeiterinnenbewegung ihre Freizeit verbracht, also im Arbeitergesangsverein, im Arbeiterkonsumverein, im Arbeiterbriefmarkensammlerverein, also all solche Dinge sozusagen gab es, die das Leben der Klasse komplett sozusagen strukturiert haben als Milieu. Und dieses Milieu zerfällt in den 50er und 60er Jahren mit dem aufkommenden Massenkonsum zunehmend. Und zwar als Milieu, nicht als Klassenzusammenhang, sondern als sozusagen eine Art und Weise, wie sozusagen der Zusammenhang der Klasse erlebt wird. Und an die Stelle tritt eine zunehmende Vereinzelung der Leute als ja, Menschen, die sozusagen individuell Dinge konsumieren, isoliert in ihren Wohnungen sind, sich zunehmend, also mehr arbeiten, um mehr zu verdienen, um sich wieder bessere Konsumgüter leisten zu können und so und gar nicht mehr mitbekommen, wie schäbig eigentlich ihr Leben ist. Und ja, genau. Genau. Ja, das würde ich überspringen, glaube ich. Nur mal so ganz kurz zwischengefragt, du hast gemeint, dass es mal Arbeiter- und Konsumvereine gab. Was ist denn das? Na, die Leute haben ihr Geld zusammengeschmissen und haben dann sozusagen größere Mengen von bestimmten Produkten eingekauft, um dann sozusagen die intern wieder günstiger zu verkonsumieren zu können. Genau. Also genau, waren im Prinzip so, ja, also dadurch, dass sozusagen die Reproduktionssphäre und sozusagen die Freizeit des Proletariats vor den 50er Jahren oder also vor dem Nationalsozialismus, muss man eigentlich sagen, da hat sich das schon angefangen zu verändern, kaum in die Gesellschaft integriert war als sozusagen Bestandteil kapitalistischer Ökonomie, sondern das eher so am Rande lief. Also auch das hatte natürlich gesellschaftliche Gründe. Ne? Die Arbeiter waren aus der Art und Weise, wie die Gesellschaft strukturiert war, nur als Arbeiter interessant und nicht als diejenigen, die Sachen kaufen und konsumieren, weil die Kaufkraft einfach so klein war. Und die Massen, also hat man Produktionsmittel hergestellt, zum Beispiel Maschinen und so, das hat ja kein Arbeiter privat gekauft. Und deswegen war das ein Bereich, der sozusagen völlig uninteressant war. Also da hat man höchstens noch geguckt, dass man den Leuten noch das Geld, was sie verdienen in der Fabrik, halt wieder abknöpft, indem man zum Beispiel sowas hat wie Werkswohnungen, wo die Leute sozusagen das Geld, was man ihnen auszahlt, dann direkt wieder ans Werk zurückzahlen, indem sie Miete da zahlen. Aber auch sowas wie zum Beispiel werkseigene Läden. Also du hast ja das Problem, wenn du sozusagen Arbeiter warst früher und du hast, oder heute ist das auch noch so, du hast einen Wochenlohn bekommen, du hast den aber erst am Ende der Arbeitswoche bekommen. Und weil du den am Ende der Arbeitswoche erst bekommen hast, musst du aber trotzdem vorher die ganze Woche essen, ohne dass du überhaupt das Geld hast, dieses Essen zu bezahlen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute dann nur in Werksläden anschreiben konnten. Also du wirst als Arbeiter in eine Fabrik gegangen, hast in der Wohnung von der Fabrik gewohnt oft und bist im Laden der Fabrik einkaufen gegangen, weil die einzigen waren, bei denen du anschreiben konntest. Und die haben dann aber total oft zum Beispiel dein Gehalt oder deinen Lohn direkt wieder verrechnet mit dem, was noch an Schulden offen war im Werksladen. Und dieser Werksladen war zum Beispiel oft teurer und die Mieten in den Werkswohnungen waren oft teurer als normale Mieten. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel ein Teil des Proletariats sein Einkommen nie gesehen hat. Also die haben nie sozusagen wirklich Geld bekommen, sondern das ist sozusagen, hat die Fabrik direkt verrechnet mit den Schulden, die die Arbeiter bei der Fabrik hatten. Und das ändert sich mit dem Aufkommen des Massenkonsums halt. Und ja, entgegen sozusagen der klassischen marxistischen Theorien der Arbeiterbewegung schafft halt die Situationistische Internationale diese gesellschaftliche Veränderung zu reflektieren und sozusagen materialistisch zu kritisieren als Teil einer Kritik der kapitalistischen Gesellschaft als Ganzes. Und nicht sozusagen nur dieses einbornierten Bereiches, der sozusagen im Bewusstsein der Menschen zunehmend an Bedeutung verliert. Gibt es, ja, war das okay so, oder? Ja, okay. Ja. Hm. Genau. 1+. Super, cool, krieg ich hier Noten. Freue ich mich. Krieg ich ein Zeugnis. Und die ich dann irgendwo bei einer Bewerbung mit an. Genau. Wir haben noch sozusagen einen letzten Punkt, der sozusagen greift nochmal diese Frage des Ausschlusses ein und der Mitgliedschaft sozusagen und der Revolutionstheorie der Situationistischen Internationalen. Ja, und zwar sozusagen gibt es da mehrere Dinge, die man sozusagen beim Aufgreifen der SI, die ja sowas wie eine bestimmte Aura der Radikalität und des Extremismus besitzt und sie für viele Leute interessant macht, halt mit thematisieren, sozusagen damit nicht genau so eine Aura entsteht, die sozusagen dazu führt, dass das unkritisch rezipiert wird und dann sozusagen zu sowas führt, was die Situationistische Internationale dann Prosituationismus nennt oder sowas. Also die dann, also ja, keine Ahnung, weiß ich, ein Phänomen, was in bestimmten Kreisen von linker Szene zum Beispiel auch anzutreffen ist, dass Leuten gar nicht mehr darum geht, sich konkret mit der Welt auseinanderzusetzen und eine konkrete Kritik daran zu formulieren, sondern sozusagen in dem Versuch, alles mit Bausch und Bogen zu verurteilen, ohne sich das genauer anzugucken, das Phänomen, man halt sozusagen sich auf eine abstrakte Reinheit zurückzieht, von der dann Sanguinetti und de Boer schreiben, dass es der gar nicht darum geht, ich kann das Zitat endlich mal vorlesen. Jetzt schön, genau. Wie sagt er? Der Prosituationist sagt, dass er alles will, weil er in Wirklichkeit, ohne jede Hoffnung, das geringste wirkliche Ziel zu erreichen, nicht mehr will, als wissen zu lassen, dass er alles will, in der Hoffnung, dass jedem auf Anhieb seine Versicherung bewundert und seine schöne Seele. Also kritisiert wird von de Boer und Sanguinetti da sozusagen, dass es einen bestimmten Schlag Linksradikaler gibt, die sozusagen sich besonders radikal halt darstellen und in dieser Radikalität alles mit Bausch und Bogen verurteilen und zwar sozusagen um den Preis, dass sie kein wirkliches Ziel erreichen können, sondern weil alles immer sozusagen unter dem Niveau der Kritik schon steht, kann man sich zurückziehen auf eine Position, in der es überhaupt gar keine wirkliche Auseinandersetzung mehr gibt. Keine wirkliche Auseinandersetzung mehr mit tatsächlich stattfindenden Klassenauseinandersetzungen, keine wirkliche Auseinandersetzung mehr mit dem eigenen Problem und eigenem Leiden in der Gesellschaft, sondern sozusagen, man stellt nur noch dar, dass man ganz radikal gegen alles ist und in dieser Darstellung sagt die SI, geht es aber gar nicht darum, als jemand anderen wissen zu lassen, sozusagen, dass man gegen alles ist und daraus sozusagen dann Profit zu schlagen im Sinne von, die Leute finden dann einen total toll, intellektuell und oder dass man sozusagen, wie de Boer und Sanguinetti das hier formulieren, sozusagen, dass man eine schöne Seele habe. Genau, so eine Kritik sozusagen kann aufkommen, wenn man nicht sozusagen mit thematisiert, was da passiert und diese Aura von Radikalität, mit der die SI sich selber umgeben hat, auch ein bisschen in Frage stellt. Zum Beispiel erschien mir als ein schwieriger Punkt in dieser Auseinandersetzung, dass von den Mitgliedern der Situationistischen Internationale eine ständige Aktivität eingefordert wurde und sozusagen die Passivität komplett verurteilt wurde und Leute, die sich passiv verhalten haben, ausgeschlossen wurden. Und zwar mit dem Argument, also und zwar mit dem richtigen Argument, dass sozusagen eine revolutionäre Organisation nicht sozusagen passive Elemente innerhalb dieser Organisation dulden kann, weil es darum geht, dass alle sich gleichermaßen an der Organisation, an der Diskussion der Fragen und an der Revolution beteiligen. Zugleich kommt aber in diesen Vorstellungen eine Härte gegen die Einzelnen zum Tragen und zum Ausdruck, in der es sozusagen, dass die Einzelnen sich selber und ihr Privatleben und all ihre Interessen und Fähigkeiten völlig sozusagen dem Ziel der Organisation unterzuordnen haben oder dem Ziel der, dem Ziel der Revolution, das nur dann gerechtfertigt zu sein scheint, wenn dann tatsächlich sozusagen eine unmittelbar revolutionäre Situation bevorsteht. Also nur dann, wenn es tatsächlich so ist, dass es massiv um etwas geht in der Situation, nur dann scheint es meiner Ansicht nach gerechtfertigt zu sein, von den Leuten auch sozusagen konsequentes Vorgehen zu verlangen. In Situationen, in denen die Leute nicht subjektiv ohnmächtig sind, weil sie eine falsche Kritik verbreiten oder sozusagen nicht bereit sind, sich zu organisieren oder passiv bleiben wollen, sozusagen, sondern in Situationen, in denen Menschen objektiv ohnmächtig sind, bekommt das Ganze sozusagen einen ganz voluntaristischen Zug. Also da wollen sozusagen Leute mit dem Kopf durch die Wand. Und die Wand sozusagen ist aber da. Und statt sich mit der Wand zu beschäftigen, sozusagen wird immer nur die Betonung dieses du musst aber mit dem Kopf durch die Wand immer stärker, mit dem Effekt, dass die Leute sich an der Wand den Kopf brechen. Und dann sozusagen noch dafür verurteilt werden, dass sie sozusagen sich da nicht gegen ankommen konnten. Das ist sozusagen so ein Aktivismus, der sozusagen die ganze Person fordert, und das ist ja eine widersprüchliche Sache, weil sozusagen auf der einen Seite die SI immer betont, sozusagen nur der radikalste Ausdruck der Zeit zu sein, ja, und das ist ja eigentlich auch eine passive Sache, wenn sie nur Ausdruck ist, sozusagen einer bestimmten Zeit, da wird jeder subjektive Faktor sozusagen eigentlich durchgestrichen. Auf der anderen Seite dann, wenn sozusagen so ein individuelles Scheitern festgestellt wird, dann ist es nicht ein Ausdruck der Zeit, sondern wird so die Person ganz und gar sozusagen dafür verantwortlich gemacht. Und dann würde ich auch sagen, dass sozusagen in diesem Aktivismus steckt auch sozusagen so ein gewisser männlicher Gestus, also dass das sozusagen eine sehr mackerige Angelegenheit ist. Und das ist dann halt dahingehend auch noch ein Kritikpunkt, was ja auch sehr interessant ist, weil DSI sich ja die ganze Zeit sozusagen mit sowas wie Reproduktion und Freizeit und so weiter auseinandersetzt und dann halt überhaupt keine Idee davon hat, dass das irgendwas mit Geschlechterverhältnis irgendwie zu tun hat. Also selbst wenn man sozusagen sich das nur unter einem ökonomischen Blickwinkel anguckt, kann man sozusagen feststellen, ja, dass für die Reproduktionsarbeiten, dass die ganz oft eben an Frauen delegiert werden und dass sich aber darüber hinaus, gerade an den Polen Aktivität und Passivität, dass sich daran ja sozusagen bestimmte Rollenklischees, Geschlechterbilder halt festmachen, und das sieht halt DSI gar nicht. Man kann auch sehen, irgendwie, es waren ja insgesamt 70, ungefähr 70 Mitglieder, hatte ich am Anfang gesagt, ne? Und in dieser Zeit zwischen 57 und 72 waren davon 7 ungefähr Frauen. So. Also daran kann man sehen, dass da auf jeden Fall auch irgendwie was gewaltig verkehrt gewesen ist. Und man kann zum Beispiel auch bei De Boer, bei einem Film von ihm, ist sozusagen das erste Bild, das man sieht, ist sozusagen ein Foto von seiner nackten Freundin. Also wo es jetzt nicht irgendwie darum geht, das irgendwie zu verurteilen, dass da eine nackte Frau gezeigt wird, aber dieser Gestus halt irgendwie sozusagen als der Enfant terrible, der ist ja der aus dem der vollkommen deklassiert sich da hocharbeitet zum kritischen Kritiker, ja, und dann am Ende seinen Film halt mit seiner tollen Ollen halt irgendwie, also dass er die mal so präsentiert, ja, also hier könnt ihr mal sehen, was ich geschafft habe, so eine Frau habe ich, so, also solche Mackergesten dann. Also es gibt zum Beispiel noch ein ganz prägnantes anderes Beispiel, ist zum Beispiel, dass De Boer Fotos, die auch in seinen Filmen auftauchen, zum Beispiel oft zu sehen ist, mit sozusagen der Hand so an der Freundin, am Nacken seiner Freundin, also so, was auch, also eine ziemlich krasse Dominanzgeste halt ist und aber auf ganz vielen Fotos sozusagen halt auftaucht. Und ja, genau. Und sozusagen, aber also wie inhaltlich widersprüchlich oder in was für Widersprüche sozusagen sich die SI da verstrickt, weil sie das nicht genug thematisiert, also die Frage sozusagen nach den materiellen Bedingungen von Revolution immer damit beantwortet, dass die immer schon reif sind, also was, ja, also, ich weiß, ist das Blanqui? Ja, ich glaube, Blanqui ist das. Nee, Horkheimer ist das. Horkheimer schreibt an einer Stelle sozusagen, für den Revolutionär ist die Zeit immer schon reif, sozusagen. Und trotzdem darf man dieses subjektive Bewusstsein und Empfinden des Revolutionärs oder Revolutionären nicht verwechseln mit den mit den materiellen Bedingungen der Gesellschaft, die eben nicht immer so sind, dass sie unmittelbar revolutionierbar ist. Und sozusagen eine Sache, wo sozusagen diese mangelnde Reflexion über diesen Umstand und das Verhältnis von Kritik und Krise bei der Situationistischen Internationale nochmal zum Ausdruck kommt, sozusagen in zwei Zitaten, die beide aus diesem die wirkliche Spaltung der Internationale stammen, sozusagen, die würde ich gerne nochmal vorlesen, weil da weil sozusagen da einfach nochmal deutlich wird, was für ein Widerspruch das ist. Also auf der einen Seite schreiben De Boer und Sanguinetti: Die Prosituationisten und Waneigenisten sind vielmehr das Produkt der allgemeinen Schwäche und Unerfahrenheit der neuen revolutionären Bewegung, der unvermeidlichen Periode scharfen Kontrastes zwischen der Größe ihrer Aufgaben und der Beschränkung ihrer Mittel. Und dann schreiben sie auf der anderen Seite, Waneigen hat in einer bestimmten Periode ein revolutionäres Buch geschrieben, ein Buch, das er weder in der Praxis umsetzen noch mit den Fortschritten der revolutionären Epoche korrigieren vermochte. Waneigen hat es lediglich geschrieben als Vorwort zu seinem nicht vorhandenen Leben. Und darin sozusagen kommt genau diese Spaltung zum Ausdruck. Also man kann nicht sozusagen auf der einen Seite hingehen und sagen, wir selber sind Ausdruck einer bestimmten geschichtlichen Konstellation und Entwicklung. Und sozusagen, ja genau, wir sind Teil sozusagen Ausdruck einer bestimmten geschichtlichen Situation, und auch die Schwäche sozusagen eines Teils unserer Mitglieder ist Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen, materiellen Konstellation, der Schwäche der Bewegung des Proletariats, und auf der anderen Seite dann aber die Leute persönlich dafür haftbar machen. Also sozusagen geht gar nicht darum, sozusagen sich jetzt auf die eine oder andere Position zu stellen und zu sagen, die Leute können nichts dafür oder sozusagen die Leute sind haftbar zu machen, aber sozusagen ohne das weiter zu vermitteln, liegt da ein Widerspruch vor, der nicht funktioniert. Also entweder sind die Leute Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse bloß, dann sozusagen kann ich sie nicht persönlich dafür haftbar machen, dass sie Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse sind. Oder aber sie sind persönlich verantwortlich, dann sind sie aber nicht bloß Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern dann gibt es da noch etwas anderes, was dem gegenübersteht. Und in der SI gibt es sozusagen dieses permanente Hin- und Herschwanken. Es gibt auch sehr starke Sachen, die Lukas ja vorhin versucht hat auszuführen, mit dieser Frage nach dem, was von Luxemburg und Lukas herkommt, dieser Frage nach dem subjektiven Faktor der Revolution. Es gibt aber auch genau dieses Problem, sozusagen einerseits sagen, ja, wir sind Ausdruck der Bewegung, die kommt und die Revolution kommt und wir sind die Vorboten der Revolution, und andererseits sozusagen die Strenge gegen die Einzelnen. Und genau diese Kombination, diese unreflektierte, ist aber das, was für viele Leute die Attraktivität der Situationistischen Internationale ausmacht. Also einerseits dieser ja, großspurige, machistische Gestus sozusagen, von dem Lukas gerade gesprochen hat, zu sagen, wir sind sozusagen die Vorboten einer kommenden Zeit, der bewusste Ausdruck des Proletariats, der jetzt schon die am meisten revolutionäre Position fordert und der Bewegung entgegensetzt und vor allen anderen formuliert hat, was sozusagen an Kritik denkbar ist. Und auf der anderen Seite dann sozusagen die Härte gegen die Einzelnen, in der sozusagen diejenigen, die dieses Niveau nicht mitgehen können, dass sie, also von dem man gerade noch gesagt hat, dass es gar nicht ihre eigene Schuld ist, dass sie das können, dann sozusagen degradiert, gedemütigt und ausgeschlossen werden. Ich würde vorschlagen, noch ein letzter Kritikpunkt, dann würden wir erstmal Schluss machen, aber das wäre mir auch noch relativ wichtig, das noch sozusagen an der SI zu kritisieren. Ich hatte am Anfang sozusagen gesagt, dass diese Vorgänge der Situationisten, dass die sozusagen sehr geprägt sind von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dass sozusagen auch das zu erfahren, was das bedeutet für die revolutionäre Bewegung oder was es überhaupt heißt, sozusagen dieses Grauen irgendwie vor sich zu haben und den Scherbenhaufen, den man nach dem Zweiten Weltkrieg vor sich hat. Und dann hatte ich gesagt, dass das so eine Zeit ist, die sozusagen von einer kollektiven Verdrängung gekennzeichnet ist. Und ich würde halt sagen, dass gerade in Bezug auf den Nationalsozialismus und auf den Antisemitismus die Situationisten sozusagen auch Teil dieser Verdrängungsleistung sind, weil sie sich sozusagen eigentlich überhaupt gar nicht auch mit der Shoah oder mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Sozusagen, es kommt höchstens eine relativ platte Faschismustheorie auch in der Gesellschaft des Spektakels. Und dann gibt es hier jetzt einen Text von 1963, wo sie über die neuen Städte schreiben. Das wollte ich nochmal ganz kurz vorlesen, also wo man dann auch sieht, was da auch nochmal Verirrungen da vorkommen. Da schreiben sie, die neue mit den Trabantensiedlungen entstandene Wohnungsart, also die neue mit den Trabantensiedlungen entstandene Wohnungsart ist von der Bunkerarchitektur nicht wirklich getrennt. Sie ist nur die untere Stufe davon, obwohl sie eng miteinander verwandt sind. Die KZ-ähnliche Organisation der Oberfläche ist der normale Zustand einer im Entstehen begriffenen Gesellschaft, deren unterirdische Zusammenfassung die pathologische Übertreibung darstellt. Also ja, also sozusagen, das ist schon eine ganz heftige Sache, sozusagen die Organisation des Wohnens und der Reproduktion, selbst wenn es nur sozusagen ein passives, bloßes Überleben ist, und das mit einem KZ gleichzusetzen, wo sozusagen planmäßig Menschen vernichtet werden, also um sowas sagen zu können, brauchst gerade in der Zeit dann auch sozusagen auch eine ganz schöne Verdrängung. Das wären so die Kritikpunkte, die wir jetzt so gehabt haben. Wir wollten ursprünglich noch einen Ausblick machen zu diesem Begriff Enfant perdu. Aber vielleicht kann man das ganz kurz machen und sagen, okay, dieses Enfant perdu, das heißt, das ist sozusagen der verlorene Haufen, das ist ein militärischer Ausdruck, so haben sich die Situationisten gesehen. Der verlorene Haufen ist sozusagen abgeschnitten von der Truppe. Von der Truppe, ja. Also sozusagen, das beschreibt eine militärische Formation, die sozusagen hinter den Feindeslinien abgetrennt ist von der Hauptkampftruppe. Und irrt sozusagen auf diesem feindlichen Territorium umher. Und so haben sich sozusagen die Situationisten gesehen. Und da würde ich sagen, also das trifft nochmal sozusagen unglaublich aktuell unsere Situation heute als Kritiker dieser Gesellschaft. Also sozusagen umherzuirren in einem Territorium, wo man ja momentan nicht sehr viel auszurichten scheint. Aber die Situationisten, die sich ja sozusagen so klar als Enfant perdu gesehen haben, haben ja auch gezeigt, dass es sozusagen solche Bestrebungen dann auch im Mai 68 kulminieren können. Und ich denke, das ist halt auch nicht für immer unmöglich. Vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort.